Ich sprach zu mir selbst, wohlan denn, versuche es mit Freude und genieße Gutes. Aber fürwahr, auch das ist eitel. Zum Lachen sprach ich, es ist toll. Und zur Freude, was schafft die? Ich sann in meinem Herzen aus, meinen Leib mit Wein zu pflegen, während mein Herz weislich leiten würde, und mich an Torheit zu halten, bis ich sehen würde, was den Menschen ersprießlich sei zu tun unter dem Himmel ihr Leben lang. Ich führte große Werke aus, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberge, ich legte mir Gärten und Parke an und pflanzte darin allerlei Fruchtbäume, ich legte mir Wasserteiche an, um daraus einen baumsprossenden Wald zu bewässern, ich kaufte Sklaven und Sklavinnen und besaß solche, die im Hause geboren waren. Auch Herden von Rindern und Schafen besaß ich, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und den Landschaften, ich schaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschenkinder, Frauen in Menge. So ward ich groß und größer als alle, die vor mir in Jerusalem waren, auch meine Weisheit verblieb mir. Und was irgend meine Augen begehrten, versagte ich ihnen nicht, ich verwehrte meinem Herzen keinerlei Freude, denn mein Herz freute sich an aller meiner Mühe, und das war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber hinblickte auf alle meine Werke, die meine Hände gewirkt, und auf die Mühe, die ich aufgewandt hatte, sie auszuführen, da befand sich, alles war eitel und Streben nach Wind, und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Ich wandte mich dazu, mir Weisheit und Tollheit und Torheit zu besehen, denn was wird der Mensch tun, der nach dem Könige kommen wird? Was man vorlängst getan hat. Da sah ich, dass die Weisheit einen Vorzug hat vor der Torheit, gleich dem des Lichtes vor der Finsternis. Der Weise hat seine Augen im Kopfe, der Tor aber wandelt im Finstern. Zugleich aber erkannte ich, dass einerlei Schicksal ihnen allen widerfährt. Und ich sprach zu mir selbst, das Schicksal des Toren wird auch mir widerfahren, und wozu bin ich dann so überaus weise geworden? Da dachte ich in meinem Sinn, auch das sei eitel. Denn von dem Weisen bleibt so wenig ein dauerndes Andenken, wie von dem Toren, da sie in den kommenden Tagen alle längst vergessen sind, und wie stirbt doch der Weise mit dem Toren dahin? Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht, denn alles ist eitel und Streben nach Wind. Und ich hasste all meine Mühen, womit ich mich mühte unter der Sonne, weil ich es dem hinterlassen muss, der nach mir sein wird. Und wer weiß, ob der ein Weiser oder ein Tor sein wird. Und dennoch soll er Gewalt bekommen über all mein Mühen, womit ich mich abgemüht und weislich gehandelt hatte unter der Sonne, auch das ist eitel. Da wandte ich mich dazu, mein Herz verzweifeln zu lassen ob all der Mühe, womit ich mich gemüht hatte unter der Sonne. Denn hat einer seine Arbeit mit Weisheit und Einsicht und Tüchtigkeit getan, so muss er sie einem Menschen, der sich nicht darum gemüht hat, zum Besitz überlassen, auch das ist eitel und ein großes Übel. Denn was wird dem Menschen für alle seine Mühe und das Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Alle seine Tage sind ja Schmerzen, und Kummer ist sein Geschäft, sogar das Nachts hat sein Herz keine Ruhe. Auch das ist eitel. Es gibt nichts Besseres unter den Menschen, als dass einer esse und trinke und sich gütlich tue bei seiner Mühsal, aber auch das kommt, wie ich gesehen habe, aus Gottes Hand. Denn wer kann essen und wer genießen ohne ihn? Denn dem, der ihm gefällt, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude, dem Sünder aber gibt er das Geschäft, zu sammeln und aufzuhäufen, um es dem zu geben, der Gott gefällt. Auch das ist eitel und Streben nach Wind.